Das Haus war immer noch in dem Zustand, wie Ellie es zurückgelassen hatte, als sie mit ihren beiden Phantomkindern zu ihrer letzten Spritztour aufbrach, für sie jedenfalls. In der Spüle ein einzelner Teller, quer darüber Messer und Gabel, auf der Anrichte ein Karton Wheaties, an den Ecken bereits von irgendwelchen Nagern auf Nahrungssuche angeknabbert. Ich musste mich zwingen, das Kinderzimmer zu betreten. Ich stellte mir vor, dass es dort noch genauso aussah wie zu Lebzeiten von Jake und Joe, und ich sollte Recht behalten. Da standen die beiden Bettchen mit dem Dino-Bettzeug. Ted hatte genau dasselbe gehabt, eine Entdeckung, die mich erschreckte und zugleich auf eigenartige Weise tröstete. Ich machte die Tür wieder zu, darauf stand in bunten Klebebuchstaben »Das Reich der Zwillinge«. Eigentlich hatte ich keine Ahnung, wonach ich genau suchte, vertraute aber darauf, dass ich es wissen würde, sobald ich es fand. Auch das Arbeitszimmer von Henry Bell war nicht angerührt worden und jetzt ein Museum der 80er Jahre. Links neben seiner Schreibmaschine, eine IBM Selectric, ein säuberlicher Stoß Schreibblöcke, rechts ein Stapel Schnellhefter. Auf beiden thronte als Briefbeschwerer jeweils ein gerahmtes Foto, Joe auf den Schreibblöcken, Jake auf den Schnellheftern. An einer der Wände hing ein Bild von Ellie, auf dem sie unfassbar jung und hübsch aussah. An einer anderen Wand befand sich eine ganze Galerie von Schwarz-Weiß-Fotografien der großen Schlangenjagd. Auf einer war zu sehen, wie Männer Feuerwehrausrüstung von den Wagen luden, sich Smoke-Chaser-Löschrucksäcke, in jenen unaufgeklärten Zeiten noch Indianerpumpen genannt, auf den Rücken schnallten und allerlei Schutzklamotten anzogen. Ein anderes Bild zeigte eine Treiberlinie, Männer mit Knüppeln, die das Unterholz durchkämmten und die Schlangen nach Norden scheuchten. Ein drittes Bild zeigte die Muschelbank am Ende der Aktion, übersät mit tausenden verkohlten Schlangen. Mir war klar, dass die Gespenster von Jake und Joe in diesem Haus umgingen, lange bevor sie auch Gregs Villa heimsuchten. Vielleicht hatte ihnen Ellie selbst diese schaurige Dokumentation gezeigt. Seht ihr, Jungs, das ist mit den bösen Schlangenviechern passiert, die euch wehgetan haben. Ich ging und war nicht traurig deswegen. Seitdem war ich nie wieder dort. Nur noch eine Sache. Der Komiker Will Rogers sagte einmal, »Leute, kauft Land, das ist das Einzige, wovon nichts mehr hergestellt wird.« Und in Florida ist Land wahres Gold, besonders seit die Pandemie zugeschlagen hat. Zwar kann man auch dort kein Land produzieren, aber rückgewinnen kann man es durchaus. Seit einiger Zeit ist die Rede davon, Duma Key wieder auferstehen zu lassen. Ein Maklerkonsortium, dem auch das Büro angehörte, das für mich das Bell-Haus verkaufte, hat längst eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben und das Ergebnis vor dem Bauausschuss dargelegt. In einer eindrucksvollen PowerPoint-Präsentation entwarfen die Experten von Land Gold Incorporated die Vision eines neuen, aus den Fluten auferstandenen Duma Keys zu einem äußerst attraktiven Preis. Man müsse nur den Wasserzufluss abschneiden, indem man den Daylight Pass dicht mache, ein Jahr Baggerarbeiten oder so und die Sache sei geritzt. Über das Projekt wird zurzeit noch beraten. Natürlich laufen Umweltschützer Sturm gegen das Vorhaben und ich selbst spende immer wieder an die Bürgerbewegung »Rettet den Daylight Pass«, auch wenn ich keine großen Hoffnungen habe. Am Ende wird es in dieser Ecke Floridas so ausgehen, wie an jedem anderen Ort, den reiche Leute für sich ausgeguckt haben. Das Geld gewinnt immer. Den Daylight Pass wird man zuschütten und dabei sehr wahrscheinlich auch auf einen rostigen Kinderwagen stoßen. Die schaurigen Kreaturen, die einst in ihm hausten, dürften sich bis dahin wirklich aufgelöst haben. Vermute ich mal. Und falls nicht, hoffe ich, dass sie das Interesse an mir verloren haben. Sollte ich nämlich nachts jemals wieder jenes sich langsam nähernde Quietschen hören, dann gnade mir Gott. Gnade mir Gott. In Gedenken an John D. MacDonald.